Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt, oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Schatten. In diesem Bibelvers hier lernen wir mehr über Schatten, also Dinge, die nur Schatten sind und nicht echt sind. Und unser Jesus Christus ist echt. Und so lesen wir im letzten Vers: Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Und darauf kommt es an. Dieser Bibeltext hilft uns zu verstehen, dass wir uns nicht auf Schatten konzentrieren sollen, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus. Und ich lade euch ein, geht mal rein in den Kolosserbrief hier, zu verstehen, wer unser Jesus Christus ist. Und es kommt eben nicht darauf an, was wir essen oder tun, also Rituale oder gute Taten. Darauf kommt es nicht an, sondern nur das, was unser Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das ist die Wahrheit und das ist kein Schatten, sondern das ist das Licht. Jesus Christus ist das ewige Licht. Ja? Und geht auch nochmal rein in den ersten Timotheerbrief, Kapitel 1, Vers 4. Erster Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Und lest mal, worauf es da ankommt. Manche Leute haben ja philosophische Diskussionen, Leute versuchen die Wahrheit anders zu finden, außerhalb von Jesus Christus. Und das führt letztendlich zu nichts. Und lest das mal gut durch, das sind auch Formen von Schatten. Und wendet euch davon ab und wendet euch Jesus Christus zu. Und geht weiter in eurem tagtäglichen Leben, in eure persönliche Beziehung mit ihm. Darauf kommt es an. Jesus Christus ist das Wort und das ewige Licht. Lieber Jesus, wir danken dir hier für den Bibeltext aus dem Kolosserbrief. Du hilfst uns zu verstehen, dass manches, was wir erleben und eben nur Schatten sind oder Dinge, auch Ideen und Gedanken sind oft nur Schatten, aber du hast uns das ewige Wort gegeben. Du bist das ewige Licht, unser ewiges Licht. Und wir beten, dass alle Menschen in persönliche Beziehung mit dir wachsen und diese Wahrheiten annehmen. Und wir danken dir, dass du uns hilfst eben, dass wir frei sind von Regeln und dass wir neues Leben nur in und durch dich haben, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.